Im Ahagan-Gebirge der Sahara kämpfte sich ein Jeep mühsam durch das schwierige Gelände. Leutnant Dorbas und sein Funker saßen unruhig auf ihren Sitzen und dachten daran, dass die Welt unmittelbar vor einem Atomkrieg stand, bei dem der größte Teil der Erde in Schutt und Asche versinken musste. Sie selbst wähnten sich sicher. Was konnte ihnen mitten in der Sahara schon passieren? Hier spricht Perry Rhodan von der dritten Macht der Erde. Was war das? Schnell, Hassan, lauter! Hä? Rhodan? Das ist doch dieser in Asien gelandete Mondfahrer. Ja, viele glauben, dass er einen amerikanischen Stützpunkt mitten im Gebiet der Asiatischen Föderation errichtet hat. Ach, Unsinn. Er arbeitet mit der Asiatischen Föderation zusammen. Es heißt, dass er neue Waffen vom Mond mitgebracht hat. Lauter! Ja. Die Welt ist bereit zu einem alles vernichtenden Atomkrieg. Ja. Er verdrängt die anderen Sender. Zeit zu sein, wann die Raketen im Ost und West starten. Und du bist schuld dran, Rhodan. Nur du. Die dritte Macht wird versuchen, die Katastrophe zu verhindern. Sie hat die Macht dazu. Das wird sie beweisen. In wenigen Minuten wird in der Sahara, nördlich des Ahagar-Gebirges, ein Krater von 50 Kilometern Durchmesser entstehen. Was? Was hat er gesagt? Verursacht wird dieses Phänomen durch einen Energiestrahl, der vom Mond zur Erde überschlägt. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ja, das ist ja bei uns, Leutnant. Wir sind im Ahagar-Gebirge. Reg dich ab, Hassan. Das ist doch nur ein Bluff. Na, wenn es stimmt, dann entsteht der Krater dort drüben. Wir können es sehen, wenn es passiert. Dies war die letzte Warnung. Die dritte Macht wird jede Nation bestrafen, welche die erste Atomrakete abfeuert. Hassan, stell das Ding ab. Das hält ja keiner aus. Da, ein Licht! Hassan! Weg hier! Mach doch! Der Motor springt dich an! Ich halte das nicht aus! Los doch, los! Wir müssen weg! Starte doch endlich! Ja! Verflucht, der Gäste! Leutnant, was war das? Was Rhodan angekündigt hat. Ein Energiestrahl vom Mond. Sieh doch hin. Da drüben. Dort ist ein Krater entstanden. Ja. Tatsächlich. Und er glüht. Es brodelt und kocht wie Lava. Es ist genauso gekommen, wie Rhodan gesagt hat. Und wenn die Großmächte einigermaßen bei Verstand sind, dann müssen sie aufgeben. Sie dürfen keinen Atomkrieg führen. Rhodan hat Waffen, mit denen er sie alle vernichten kann. Ob sie das aber auch begreifen, Leutnant? Wohl kaum. Die Großmächte haben nur ein Ziel. Sie wollen Rhodan daran hindern, der Welt seinen Willen aufzuzwingen. Die Großmächte hatten beobachtet, was in der Sahara geschehen war, doch es beeindruckte sie nur vorübergehend. Die Ursache ihrer Auseinandersetzungen war nicht beseitigt. Nach wie vor stand die Stardust unter einer Energieglocke in der Wüste Gobi. Der Ostblock glaubte, dass die Stardust nichts weiter als ein Stützpunkt des Westens mitten in ihrem Gebiet sei, und alle gegenteiligen Beteuerungen des Westens blieben fruchtlos. Dr. Frank M. Haggard arbeitete in seinem Labor, das am Ostrand der australischen Stadt Port Darwin lag. Es war bereits spät am Abend und der Arzt rechnete nicht mehr damit, dass noch irgendjemand zu ihm kommen würde. Doch unversehens öffnete sich die Tür und ein rothaariger, untersetzter Mann trat ein. Er trug einen seltsamen Kasten unterm Arm. Guten Abend, Dr. Haggard. Mein Name ist Reginald Bull. Guten Abend, Mr. Bull. Kommen Sie aus Darwin? Nein, aus der Mongolei. Ach. Genauer gesagt, aus der Wüste Gobi. Auch das noch? Zu Fuß? Nur die letzten 500 Meter, Doktor. Ich benötige das von Ihnen entwickelte Antileukämie-Serum, um einen Kranken zu heilen. Nur die Bezahlung macht mir einige Sorgen. Ich habe Ihnen da zwar etwas mitgebracht, aber... Hat das nicht bis morgen Zeit? Leider nicht. Jede Minute ist kostbar, Doktor. Hätten Sie Interesse an einer billigen Stromquelle? Wie bitte? Dieses Ding hier liefert bis zu 200 Kilowatt. Sie brauchen es niemals aufzuladen. Es hält wenigstens 100 Jahre. Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Ich tue Ihnen auch nichts. Wer sind Sie, Mr. Bull? Sie haben doch sicher von der Stardust gehört, die in der Wüste Gobi gelandet ist. Perry Roden, der Kommandant, hat mich... Perry Roden? Da gibt es doch einige diplomatische Verwicklungen. Das ist richtig. Wir haben auf der Rückseite des Mondes ein außerirdisches Raumschiff entdeckt. An Bord war ein gewisser Crest. Er ist an Leukämie erkrankt. Und es ist ungeheuer wichtig, dass wir ihm helfen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Sind Sie deshalb hier? Ja. Tja, das Serum allein wird nichts nützen. Crest müsste zu einer Kur ins Sanatorium. Das ist völlig unmöglich. Hier wäre er keine Sekunde sicher. Die Agenten sämtlicher Nationen wären hinter ihm her. Ja, ich verstehe. Gut, ich komme mit. Crest interessiert mich. Wann starten wir, Mr. Bull? Die Reise zur Stardust erwies sich als äußerst beschwerlich, zumal Bully noch eine Reihe der von den Arkoniden benötigten Ersatzteile organisiert hatte, die auf 3 Lastwagen transportiert wurden. Je näher die Kolonne dieser Fahrzeuge der Stardust kam, desto heftiger wurde die Gegenwehr der Streitkräfte der Asiatischen Föderation. Die Burschen schießen sich ein! Die Einschläge rücken uns immer näher! Ich hebe die Schwerkraft in unserer Umgebung auf, aber sie haben sich darauf eingestellt. Ist es noch weit? Keine 300 Meter. Sehen Sie, dort ist die Energiekuppel. Wo bleibt die Funkverbindung zu Roden? Ich weiß nicht. Ich habe die Frequenz eingestellt, die Sie mir angegeben haben. Starbars. Hier spricht Starbars. Das muss er sein. Harry, bist du es? Uli, alter Knabe. Du lebst noch? Hat alles geklappt? Bis jetzt schon, obwohl die Chinesen aus allen Rohren auf uns feuern. Wir sind gleich da, mit 3 LKWs. Dr. Haggard, der Entdecker des Antileukämie-Serums, ist bei mir. Ich muss das Antigravgerät einsetzen, das lenkt die Geschosse an. Wenn ich das nicht täte, wären wir schon längst erledigt. Aber die Gegenseite lernt, sie setzt auf Zufallstreffer. Und dagegen sind wir nicht immun. Wir helfen dir von hier aus. Wir verstärken das Antigravfeld. Pass auf, jetzt. Es hilft! Die Geschosse fliegen vorbei! Wir können euch sehen, fahrt weiter. Crest schafft eine Lücke im Energieschirm, durch die ihr hereinkommen könnt. Verstanden, Perry! Bis gleich! Bis gleich, Bully. Sehen Sie? Sie schießen auch auf die Energiekuppel. Pausenlos, obwohl Sie nichts damit erreichen. Sie schießen schon seit Tagen, Dr. Haggard. Sie glauben, dass die Amerikaner hier einen militärischen Stützpunkt errichten wollen. Und sie lassen sich durch nichts davon abbringen. Da! An der Stelle verändert sich der Energieschirm. Er wird farbig. Das ist die Lücke, die wir brauchen. Hindurch! Erwischt. Schneller! Schneller! Keine Sorge, wir schaffen es. Jetzt sind wir durch. Wir haben es geschafft. Was machen die anderen beiden Wagen? Die sind auch durch. Crest hat den Energieschirm wieder geschlossen. Kommen Sie, Dr. Haggard. Da ist Perry Roden. Hallo, Bully. Das hast du gut gemacht, Junge. Perry, das ist Dr. Haggard. Freut mich, Dr. Haggard, dass Sie mitgekommen sind. Bully, die Leute sollen die Lastwagen entladen. Ein Wagen fährt zurück. Die Offiziere sollen ihrem Oberkommando melden, dass die dritte Macht diplomatische Beziehung mit der AF aufnehmen möchte. Okay, wird gemacht. Sag mal, Perry, ist das nicht Horas Stimme, die ich da höre? Ja, Crest spricht über Funk mit ihr. Sie macht Schwierigkeiten. Sie kann sich noch immer nicht damit abfinden, dass er uns als intelligente Wesen aufgestuft hat. Vielleicht sollte ich sie mal mit dem Psychostrahler behandeln. Ich glaube nicht, dass das hilft. Arkoniden können sich gegen die psychomechanische Beeinflussung schützen. Dann nicht, liebe Tante. Crest kommt. Ich kümmere mich um die LKWs. Dora würde mich am liebsten hier herausholen. Ich habe ihr jedoch klar gemacht, dass es um meine Heilung geht. Und nicht nur meine, ich fürchte, viele Arkoniden leiden unter Leukämie. Das ist Dr. Haggard, Crest. Er wird Sie behandeln. Dr. Manoli hat mir von Ihnen erzählt, Dr. Haggard. Er hält sehr viel von Ihnen. Danke, Crest. Wir wollen uns nicht unnötig aufhalten. Sie müssen sich schonen. Kommen Sie, wir gehen in die Stardust. Sofort. Ich muss Roden nur noch sagen, dass Thora morgen mit einem Beiboot die Erde umkreisen wird. Mit den spezifischen technischen Einrichtungen des Beibootes wird sie die atomare Katastrophe verhindern. Wir können uns auf Sie verlassen? Ganz sicher, Roden. Es ist gut, dass ich auf der Erde bin, denn mein Leben will sie ja auf jeden Fall schützen. Schon deshalb wird sie die Atomraketen ins Meer stürzen lassen. Und jetzt, Dr. Haggard, können wir gehen. Naja, ich will so schnell wie möglich mit der Behandlung beginnen. Natürlich. Von einem aktiven Terraner habe ich nichts anderes als das erwartet. Weder der Osten noch der Westen steckte zurück. Die letzten Verständigungsversuche der Großmächte scheiterten. Nun blieb nur noch der Waffengang. Die Militärs übernahmen das Kommando. Aus verborgenen Schlünden schossen schlanke Silbertorpedos in den Himmel hinauf, jagten der Sonne entgegen und bogen dann nach Osten oder Westen ab. Hunderte, Tausende, Zehntausende, überall auf dem Erdball heulten die Alarmsirenen und verkündeten das nahe Ende. In der Stardust saßen Perry Rodan, Crest, Reginald Bull, Dr. Haggard und Dr. Manoli vor dem Radarschirm und beobachteten das Geschehen. Da, seht euch das an. Das sind Raketen. Hunderte, Tausende. Diese Wahnsinnigen. Sie versuchen es tatsächlich. Ich habe es nie glauben wollen, dass irgendjemand es wagt, diese Waffen einzusetzen. Jetzt können wir nur noch hoffen und beten, dass Thora wirklich auf dem Posten ist. Noch ist nicht zu erkennen, ob sie sich eingeschaltet hat. Die Raketen fliegen alle in Richtung USA und Europa. Nicht nur, auch zu uns, da. Und da, und da. Immer mehr. Christ, die decken uns mit Atomraketen ein. Da sind sie. Die Raketen kommen. Man kann sie sehen, da drüben. Über dem See. Das geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Gott im Himmel, welch ein Wahnsinn. Die Raketen. Sie explodieren. Keine Angst, Dr. Manoli. Das sind nur die Treibstofftanks. Der Geschosse. Die Atomsprengköpfe reagieren nicht. Damit können Sie uns nichts anhaben. Nein, wirklich nicht. Thora hat Wort gehalten. Diese Narren schießen weitere Raketensalven ab. Aber das ändert nichts. Was auch immer mit Atomtechnik zu tun hat, versagt. Raketen, Flugzeuge, Schiffe. Die Kriegsmaschine funktioniert nicht. Perry, du hast es geschafft. Die Atomraketen versagen. Es ist vorbei, Perry. Perry, du bist größer als die Großmächte. Die Raketen sind Schrott, nichts als Schrott. Zwischen Washington, Moskau und Peking gingen die Fernschreiben hin und her. Die Großmächte drückten ihr Bedauern über die Missverständnisse aus, die beinahe zur totalen Vernichtung der Menschheit geführt hätten. Die Nationen rückten in der Hoffnung zusammen, sich dadurch besser gegen einen gemeinsamen, vermeintlichen Feind verteidigen zu können, die Besatzung der Stardust. Diese belauschte den internationalen Funkverkehr und erfuhr auf diese Weise, dass sie von den Großmächten zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden war. Sie haben uns ausgestoßen. Staatsfeinde sind wir. Verbrecher. Und warum? Weil wir den Krieg verhindert haben. Wundert dich das, Bully? Wir haben ihnen deutlich gemacht, dass wir stärker sind als sie. Das verkraften sie nicht so ohne weiteres. Offensichtlich nicht. Die Großmächte schließen sich zusammen, um uns zu vernichten. Ist das nicht genau das, was wir wollten? Was wir wollten? Perry, ich höre wohl nicht recht. Ich wollte nicht, dass sie gegen uns sind. Nein, aber dass sie sich zusammenschließen. Die Zeit, in der es verschiedene Nationen auf der Erde gegeben hat, ist vorbei. Mit Hilfe der Arkoniden haben wir ein großes Ziel erreicht, Bully. Wir haben die Welt geeint. Und dafür stoßen sie uns aus. Damit müssen wir uns abfinden. Wenn die Menschen sich erst einmal als Terraner empfinden, wird sich das auch ändern. Fragt sich nur, ob wir dann noch leben. Seit wann bist du so pessimistisch, Bully? Das passt nicht zu dir. Ich frage mich, ob Flip schon zu Hause ist. Ich habe ihn unterwegs abgesetzt, als ich Dr. Haggard geholt habe. Ich weiß nicht. Sein Name wurde in den Radiosendungen nicht erwähnt. Nur du, Dr. Manoli und ich sind Staatsfeinde. Von Crest weiß man noch nichts. Diese Überraschung steht den Menschen noch bevor. Perry, Tora hat prächtig mitgespielt. Ohne sie säßen wir jetzt in der Tinte. Oh, Crest kommt zu uns. Ich kann mir denken, worüber Sie sprechen. Ja, über die Katastrophe, die beinahe über uns gekommen wäre und darüber, dass die Menschen nun in ihrer Angst zusammenrücken. Die bisher gültige Trennung in Ost- und Westblock beginnt sich aufzulösen. Ja, ich habe das sehr genau beobachtet. Im Schicksal Ihres Volkes erkenne ich die Wiedergeburt meines eigenen. Nun sehe ich die Entwicklung ganz klar vor mir. Die Angst hat der Menschheit recht gute Dienste geleistet. Aber so darf es nicht bleiben. Eines Tages muss den Menschen der Erde die Einheit ganz selbstverständlich sein. Ohne dass Angst vor einem gemeinsamen Feind irgendeine Rolle dabei spielt. Was ich dazu beitragen kann, Sie dass... Sie haben bereits viel getan, Roden. In meinen Augen sind Sie nun ein Terraner. Ja, Sie sind der erste Terraner. Rodan schien die Worte des Arkoniden nicht gehört zu haben. Er blickte still in den wolkenlosen Himmel hinauf, wo der Mond seine einsame Bahn um die Erde zog. Dort oben war Tora. Rodan ließ sich durch die herrschende Ruhe nicht täuschen. Er ahnte, dass sich außerhalb des Schutzschirms neues Unheil zusammenbraute. Crest hatte den Schutzschirm so justiert, dass Schallwellen nun wieder hindurchdrangen. Das war auf Wunsch Rodans geschehen, der mit den Menschen reden wollte, die vereinzelt vor dem Schutzschirm auftauchten. In der Stardust begann Dr. Haggard und Dr. Manoli mit der Behandlung des Arkoniden. Darf man hereinkommen, Dr. Manoli? Natürlich, Perry. Was ist mit Crest, Dr. Haggard? Ich habe ihm einige Injektionen gegeben. Er ist bewusstlos. Bewusstlos, Doktor? Kein Grund zur Aufregung, Roden. Wir haben damit gerechnet, dass sein Körper so reagiert. Crest fiebert. Auch das haben wir erwartet, Perry. Und wir haben als selbstverständlich angenommen, dass ein biologisch fremdes Lebewesen nicht so auf unsere Medikamente anspricht wie ein Mensch. Das Blutbild sieht aber gut aus. Die krankhafte Vermehrung der weißen Blutzellen ist nach der ersten Injektion mit dem Serum bereits zurückgegangen. Richtig, Herr Gatt. Manoli und ich haben daher beschlossen, Crest in einer Stunde die zweite Injektion zu geben. Obwohl Crest das Bewusstsein verloren hat? Wir sind überzeugt davon, Perry, dass wir Crest nicht nur wieder auf die Beine bringen, sondern dass er auch wieder vollkommen gesund wird. Wenn er nicht gesund wird, erleben wir die Hölle. Tora wird uns augenblicklich fallen lassen. Und dann ist es vorbei mit unserer dritten Macht. Was kann man uns schon vorwerfen, Perry? Wir haben dafür gesorgt, dass der Westen und der Osten sich näher gekommen sind. Ist das nichts? Tora hat mit ihrer Macht dafür gesorgt. Wenn Crest aber stirbt, trennt sie sich von uns. Aber dann ist auch sie am Ende. Na und? Sie hat eine andere Mentalität als wir. Sie wird sich in ein Energiefeld einschließen und nicht mehr mit uns reden. Deshalb müssen wir jetzt was tun. Und was? Wir müssen sie warnen. Ich weiß, dass unsere Wissenschaftler an der sogenannten kalten Kernverschmelzung arbeiten. Wenn es ihnen gelingt, Tora mit derartigen Waffen anzugreifen, kann sie sich vermutlich nicht verteidigen. Sie schießen wieder auf uns. Ich muss mit Tora sprechen. Ich habe einige Forderungen zu stellen. Entschuldigung, Forderungen? Habe ich Forderungen gehört, Perry? Genau das, Bully. Wenn sie das hat, was wir Selbsterhaltungstrieb nennen, wird sie darauf eingehen. Los, Bully. Geh ans Bildsprechgerät. Hol sie mir an den Schirm. Ich versuche es. Harry, was hast du vor? Ich bin sicher, dass Tora noch weitaus mehr von Crest abhängig ist, als wir angenommen haben. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Und wie? Tora unterschätzt uns. Sie rechnet nicht damit, dass irgendjemand von der Erde sie ernsthaft in Gefahr bringen könnte. Harry, die Verbindung ist da. Ja, danke. Ich komme. Rhodes, was fällt Ihnen ein? Sie brauchen mir nicht zu erklären, dass es noch zu früh für die tägliche Berichterstattung ist. Hören Sie zu. Ihr närrisches Getue wird allmählich lästig. Die Menschen haben mehr Entschlusskraft und Wagemut im kleinen Finger als ihre Schlafmützen in ihren dekadenten Köpfen. Rowan, ich verbiete mir... Wenn Sie die Verbindung jetzt unterbrechen, schalte ich anschließend die Energieglocke ab. Dann ist Crest so gut wie tot. Wollten Sie etwas sagen? Was erwarten Sie von mir? Sie befinden sich in großer Gefahr. Die Machtblöcke der Erde haben sich zusammengetan und sie bekämpfen nicht nur uns. Sie werden sehr bald auch auf dem Mond angreifen. Tatsächlich. Ja, man weiß inzwischen, dass mit herkömmlichen Atomwaffen nichts gegen ihr Raumschiff auszurichten ist. Aber Menschen lernen schnell. Ach ja? Die Wissenschaftler der großen Mächte entwickeln Waffen, bei denen die Kernfusion auf kaltem Wege erreicht wird. Woher wollen Sie das wissen? Dieses Projekt wird schon seit einiger Zeit verfolgt. Jetzt haben wir einen verschlüsselten Funkspruch aufgefangen. Darin ist von gewissen Beschleunigungsproblemen die Rede, die innerhalb der nächsten Stunden gelöst werden müssen. Reginald Bull war Nachrichtenoffizier. Er konnte den Funkspruch entschlüsseln. Wie interessant. Ja, ich spiele es Ihnen gern vor. Wenn Sie die Ohren aufsperren, werden Sie die Wahrheit erkennen. Die Großmächte bereiten einen Angriff auf ihr Raumschiff vor. Ist das alles? In der Nachricht sind noch weitere, klare Hinweise enthalten, die äußerst alarmierend sind. Ein Bluff, weiter nicht. Sie dürfen nicht den Fehler machen, uns zu unterschätzen. Hören Sie auf mich. Sie sind ein Narr, Rhodan. Sie haben überhaupt keine Vorstellung von den Verteidigungsmöglichkeiten eines Arkan-Raumers. Reden wir von interessanten Dingen. Wie geht es, Crest? Hören Sie mir zu, Tora. Sie sind in höchster Gefahr. Lassen Sie mich mit diesen Kindereien in Ruhe, Rhodan. Ich weiß die Kampfkraft der Kreaturen von der Erde sehr wohl einzuschätzen. Sonst noch was? Wenige Stunden nach diesem Gespräch begann der Großangriff der asiatischen Truppen auf die Energieglocke und die Stardust. Crest hatte inzwischen weitere Injektionen erhalten. Er war fast geheilt, war aber immer noch bewusstlos. Rhodan trat zu Reginald Bull in das Zelt, in dem der arkonidische Schutzschirmgenerator stand. Bulli, was ist mit dem Schutzschirmgenerator los? Wieso leuchtet er in diesem blauen Licht? Er ist überlastet. Dieses Trommelfeuer ist zu viel für ihn. Was soll das heißen? Wenn das so weitergeht, ist es aus, verstehst du? Der Generator geht uns durch. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht explodiert er oder er fällt in sich zusammen. Diese verdammten Raketenschützen haben genau die richtige Taktik gewählt. Ja, sie schießen die Raketen immer auf den gleichen Punkt der Energieglocke. Damit machen sie uns fertig. Genau. Da, Harry, sieh dir den Generator an. Am liebsten würde ich jetzt die Beine in die Hand nehmen und verschwinden. Wir müssen das durchstehen, Bulli. Irgendwie. Vielleicht hält der Generator. Tja, das glaubst du doch selber nicht. Da, wieder. Dieses blaue Blitzen. Ich sag dir, es dauert nicht mehr lange. Wir haben verspielt, Alter. Ja, sie werden so lange feuern, bis die Energieglocke zusammenbricht. Gnadenlos. Der einzige Mann, der uns helfen könnte, ist Crest. Aber der ist ohnmächtig. Und da wird es auch bleiben, wenn wir nichts tun. Ohne Energieglocke wird es kein geeintes Terra geben. Richtig, Bulli. Wenn wir kapitulieren, war alles vergeblich. Jetzt hilft nur noch eins, Perry. Crest muss aufwachen. Oder Tora muss uns helfen. Gut, versuchen wir es. Beeile dich. Ich fürchte, es geht um Sekunden. Dieser Hebel muss nach vorn. An diesen Tasten drücken. So. Nichts. Das Funkgerät ist tot. Es reagiert nicht. Du musst etwas falsch gemacht haben. Nein. Noch einmal. Mensch, Bulli, das Gerät ist hin. Das darf doch nicht wahr sein. Lass mich mal versuchen. Bitte. Du hast recht. Aus, vorbei. Das Ding ist Schrott, mehr nicht. Aber das war ja zu erwarten. Sie werfen uns 10.000 Tonnen Sprengstoff auf den Kopf. Der Boden bebt und zittert. Da muss ja alles zu Bruch gehen. Aber vielleicht merkt Tora was. Nicht vor 8 Uhr, Bulli. Wenn sie uns da nicht melden, dann greift sie an. Was heißt das? In ihren Augen sind wir Primitive. Kreaturen. Wenn sie sieht, was hier passiert und wenn ihr nicht antwortet, glaubt sie, dass Crest tot ist. Und wenn das der Fall ist, wird sie sich rächen. Grausam rächen. Willst du aufgeben, Perry? Es wäre immer noch besser, als wenn dieses Weib in ihrer maßlosen Wut die halbe Erde entvölkert. Ja, das ist wohl richtig. Aber wenn du aufgeben willst, Perry, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass diese Agonie den Crest abholt. Ja, das meine ich auch. Wenn Crest bis 8 Uhr nicht wach ist, werde ich durchsetzen, dass die US-Großfunkstation Nevada Fields einen entsprechenden Funkspruch an Dora absetzt. Warte mal. Da kommt Dr. Haggard. Ob Crest was passiert ist? Dr. Haggard, wie sieht es aus? Was ist mit Crest? Ganz ehrlich, wir sind am Ende. Sehen Sie sich den Schutzschirmgenerator an. Er verfärbt sich immer mehr. Er wird nicht mehr lange halten. Crest ist in Ordnung. Ich weiß nur nicht, warum er noch immer ohne Bewusstsein ist. Er muss aufwachen, verstehen Sie? Sie müssen ihn auf jeden Fall auf die Beine bringen. Er muss uns helfen. Ohne ihn können wir Thora nicht antworten. Und wenn wir nicht antworten, erleben wir die Hölle. Ich wage es nicht. Roden, ein kleiner Fehler könnte sein Leben kosten. Dr. Haggard, wir haben keine andere Wahl. Sie müssen Crest wecken. Nur er kann uns jetzt noch retten. Ja, und wenn er stirbt? Wir werden alle innerhalb weniger Minuten tot sein, wenn Crest uns nicht hilft. Sie müssen ihm eine Spritze geben. Was ist das? Sie schießen nicht mehr. Perry, was hat das zu bedeuten? Das ist nur eine Pause, mehr nicht. Gleich geht es weiter. Schnell, gehen Sie zu Crest, Dr. Haggard. Hey, Perry, sieh doch. Da kommen drei Männer mit Rotor-Fluggeräten. Sie fliegen direkt auf uns zu. Schalte das Funkgerät ein, Bully. Vielleicht senden Sie irgendetwas. Ja. Frequenzpaller läuft. Gut. Da ist etwas. Captain Albrecht Klein an Major Roden. Nicht schießen. Ich komme mit zwei Kollegen. Ich bin Leutnant Klein von der internationalen Abwehr. Kommen Sie bitte bis zur Schutzschirmgrenze. Ich muss mit Ihnen sprechen. Leutnant Klein von der Abwehr. Gut, ich fahre zu Ihnen. Du wirst eine Lücke für ihn im Schirm schaffen. Für genau 3 Sekunden. Du bist wahnsinnig, Perry. Wenn sie uns eine ferngesteuerte Rakete durch die Lücke schießen, sind wir gewesen. Solche Tricks kenne ich. Schließlich war ich Nachrichtenoffizier. Und dennoch wirst du öffnen. Nein, das werde ich nicht, Perry. Natürlich wirst du. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir bleiben in Funkverbindung. Also gut, aber sei vorsichtig. So. Wollen wir mal. Bully, hörst du mich? Alles klar. Sag mal, hast du überhaupt eine Waffe bei dir? Natürlich. Eine MP mit Mini-Rackgeschoss. Und einen Psychostrahler. Damit schlage ich eine Armee aus dem Feld. Pass auf dich auf, Alter. Ich bin jetzt am Schutzschirm. Ich steige aus. Behalte mich im Auge. Machen wir. Klein, kommen Sie. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie. Ihre Kollegen bleiben draußen. Nicht schießen, Major Roden. Bleiben Sie stehen. In der Innentasche meiner Jacke habe ich eine Druckflasche. Den Inhalt der Flasche soll ich innerhalb der Energiekuppel abblasen. Das werde ich jedoch nicht tun. Setzen Sie sich in den Lastwagen. Nehmen Sie die Flasche heraus. Wenn meine Vorgesetzten erfahren, dass ich hier friedlich mit Ihnen zusammensitze, dann kann ich gleich hier bleiben. Gut, geben Sie her. Was ist darin? Ein radiobakteriologischer Kampfstoff, der Sie innerhalb weniger Stunden ausgeschaltet hätte. Die Idee stammt von mir. Captain, haben Sie diesen Plan entwickelt, um unauffällig zu mir kommen zu können? Ja, aber ich hatte nicht vor, das Gas ausströmen zu lassen. Klein, wenn Sie auch nur eine falsche Handbewegung gemacht hätten, wären Sie jetzt ein toter Mann. Ich habe einen Durchleuchtungsdetektor bei mir, der mir die Stahlflasche längst angezeigt hat. Sie wären nicht mal an das Ventil gekommen. Ich hätte es ohnehin nicht getan. Was wollen Sie von mir? Ich bin für die dritte Macht. Ihr ist es zu verdanken, wenn die Völker der Erde zurzeit eine gemeinsame Front bilden. Man beginnt vernünftig zu denken. Aber damit ist es in dem Moment wieder vorbei, in dem die dritte Macht nicht mehr existiert. Völlig richtig. Wir, also meine Kollegen Kosnov, Lee und ich, wollen, dass die dritte Macht weiterhin bestehen bleibt. Sie sind nicht nur gekommen, um mir das zu sagen. Nein. Ich muss Sie darüber informieren, dass vor einigen Stunden 3 Raumschiffe zum Mond gestartet sind. Sie sollen den Mondstützpunkt mit neuartigen Atomwaffen angreifen. 3 Raumschiffe? Sind Sie sicher? Auf der Erde funktioniert zurzeit kein einziges Atomtriebwerk. Mein Wort darauf. Sie irren sich gewaltig, Roden. Die Raumschiffe sind mit chemischen Triebwerken gestartet. Und als sie im freien Raum waren, begannen die Atomtriebwerke zu arbeiten. Mit der neuen Katalyse-H-Bombe soll der Mondstützpunkt vernichtet werden. Ich kann es nicht verhindern. Die Funkverbindung zum Mond ist unterbrochen. Aber der Mondstützpunkt darf nicht verloren gehen. Ich muss Ihnen gestehen, dass wir am Ende sind, Mr. Klein. Wenn das Trommelfeuer weitergeht, wird der Energieschirm zusammenbrechen und dann ist es aus. Nein, das darf nicht sein. Ich glaube einfach nicht, dass es so ist. Es geht nicht um mich, Mr. Klein. Aber wir haben Crest, einen Außerirdischen, bei uns. Wenn ihm etwas passiert, dann Gnade Gott der Menschheit. Einen Außerirdischen? Und die anderen sind auf dem Mond? Ich verstehe. Gehen Sie jetzt zurück. Richten Sie Alan D. Merkant, Ihrem Chef, aus, dass Crest auf keinen Fall angerührt werden darf. Diesen Fremden darf man nicht verletzen, oder es gibt eine Katastrophe. Das Feuer auf uns muss eingestellt werden. Versuchen Sie, das zu erreichen. Ich werde mich bemühen, Major Roden. Aber ich glaube nicht, dass man auf mich hört. Allerdings... Ja? Man hat schon jetzt erhebliche Nachschubschwierigkeiten. Allmählich gehen die Militärs die Raketen aus. Erklären Sie Alan D. Merkant die Zusammenhänge. Hm? Das werde ich. Ich gebe Reginald Bull ein Zeichen. Er öffnet den Schirm für 3 Sekunden. Ich beeile mich. Bully, hörst du mich? Öffne den Schirm für Klein. Verstanden. Ich öffne. Achtung, er läuft durch. Gut so, er ist durch. Was ist los? Was wollte er? Es ist, wie wir vermutet haben. 3 Raumschiffe von der Erde greifen Thora und ihr Raumschiff an. Wahrscheinlich wird es noch heute auf dem Mond krachen. Das darf doch nicht wahr sein, Perry. Du weißt doch, was wir tun können, oder? Rede schon. Nein, ich weiß es nicht. Thora wird die Gefahr in ihrer Überheblichkeit überhaupt nicht erkennen. Und sie wird nicht auf mich hören, selbst wenn ich mit ihr sprechen könnte. Die Vernichtung des Raumes ist also nur noch eine Frage der Zeit. Du fantasierst, Alter. Das Riesending ist unzerstörbar. Perry Rodan begleitete Dr. Haggard zu einem Zelt, das sie unmittelbar neben der Stardust errichtet hatten. Hier ruhte Crest auf einem Feldbett. Dr. Manoli war bei ihm und überwachte seine Körperfunktionen. Eric, wir müssen Crest aufwecken, unter allen Umständen. Ich werde ihm ein starkes Psychostimulans verabreichen, Manoli. Nein, das wäre zu gefährlich. Eric, wir haben keine andere Wahl. Also, Dr. Haggard, worauf warten Sie? Ich bin gleich soweit. Perry, warum? Wir sind am Ende und wir brauchen seine Hilfe. Ohne ihn läuft nichts mehr. So, ich nehme eine Armvene. Das wär's. Hoffentlich verkraftet er es. Crest, wachen Sie auf, Crest. Nun kommen Sie, wachen Sie auf, Crest. Er wacht auf. Wir haben Glück, er verträgt das Mittel. Du meine Güte. Ich fürchtete schon. Ruhig, Eric. Er schafft es. Crest, aufwachen. Kommen Sie, Crest. Machen Sie die Augen auf. Ja, ja, so ist gut. Nein, nein, nein, nicht wieder schließen. Bleiben Sie wach. Sie müssen wach bleiben, Crest. Hören Sie. Crest. Crest, wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist denn? Crest, wie fühlen Sie sich? Können Sie mich verstehen? Diese Geräusche. Was ist passiert? Gleich, Crest, gleich. Zunächst muss ich Ihnen sagen, dass Sie geheilt sind. Die Leukämie ist besiegt. Aber jetzt müssen wir handeln. Wir brauchen Sie. Seit Stunden liegen wir unter schwerem Beschuss. Der Schutzschirmreaktor leuchtet hellblau und das Funkgerät ist ausgefallen. Schalten Sie ab! Sofort! Sie müssen sofort abschalten! Der Generator überhitzt sich sonst! Dann sind wir doch erledigt, Crest. Es ist 7.55 Uhr. In 5 Minuten ruft Thora an. Bis dahin muss der Reaktor halten. Mir geht es um das Funkgerät. Was ist mit dem Funkgerät? Es kann gar nicht versagen. Haben Sie keine Reparaturschaltung vorgenommen? Reparaturschaltung? Davon habe ich keine Ahnung. Teufel auch, wer soll das wissen? Die Robot-Mikroautomatik behebt jeden Schaden. Hier ist das Gerät, Crest. Beeilen Sie sich. Wir haben nur noch 3 Minuten. Welcher Hebel ist es? Dieser hier. Die Reparatur läuft. Da, der Bildschirm erhält sich. Thora. Mein Gott, sie spricht schon, obwohl es noch gar nicht 8 Uhr ist. Lauter, Perry. Lauter! Frage ich Sie, was geschehen ist? Hören Sie, Tora. Der Schutzschirmgenerator leuchtet blau. Das Feld bricht zusammen, wenn Sie nicht sofort... Wo ist Crest? Ich will ihn sehen. Auf der Stelle oder ich greife an. Das ist nicht nötig. Hier ist Crest. Bitte. Ruhig, Tora. Ich bin in Ordnung. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt. Aber die Lage ist bedrohlich. Roden hat recht. Wenn du nicht sofort startest, ist es aus mit uns. Der Generator hält nicht länger durch. Ich bin in spätestens 10 Minuten da. Danke. Das wär's. Sie ist hierher unterwegs. In 10 Minuten vom Mond bis hierher? Wahrscheinlich ist sie doch viel schneller hier. Wenn nicht... Ich darf auf keinen Fall irgendeiner der anderen Machtgruppen in die Hände fallen. Denken Sie daran. Crest, ich habe etwas vergessen. Wir müssen noch einmal mit Tora reden. Unbedingt. Ich habe ihr gesagt, dass 3 Raumschiffe von der Erde zum Mond unterwegs sind. Sie werden mit neuartigen Atomwaffen angreifen. Aber Tora wollte nicht auf mich hören. Machen Sie sich keine Sorgen. Das Antineutronenfeld macht die Atomwaffen wirkungslos. Unsere Wissenschaftler haben die kalte Fusionszündung entwickelt. Wenn Tora nicht augenblicklich handelt, wird ihr Superschiff in wenigen Minuten im Glutball von einigen Haarbomben vergehen. Kalte Fusion? Das könnte allerdings gefährlich werden. Wenn da nicht die Robotautomatik unseres Kreuzers wäre. Sie wird ihre Schiffe rechtzeitig abwehren. Vorausgesetzt, sie ist richtig eingestellt. Das positronische Hirn rechnet doch mit primitiven Lebewesen, nicht wahr? Es wird falsch reagieren. Crest, rufen Sie Tora an, ich beschwöre Sie. Die Bomben können jeden Moment fallen. Warten Sie ab, bitte. Ich kann Tora zurzeit nicht erreichen. Das Funkgerät ist auf den Forschungskreuzer ausgerichtet, nicht auf das Beiboot. Dann versuchen Sie, jemanden von der Besatzung aufzuscheuchen. Das wäre sinnlos. Die Männer liegen vor den Schirmen der Simulatorgeräte, wie immer. Sie achten auf nichts anderes. Können wir denn überhaupt nichts tun? Ach, Bulli, herein mit dir. Hallo, Crest. Au, Sie sehen gut aus, Crest. Tora kommt. Sie wird sich freuen, Sie so zu sehen. Tatsächlich. Da ist das Schiff. Sie rauscht heran wie eine Wahnsinnige. Sie will ihre Macht demonstrieren. Sie breitet das Antigravfeld aus. Sieh doch, Perry. Alles, was sich nied- und nagelfest ist, wird weggeweht. Damit Tora neben der Stardust landen kann. Schalte es aus. Ich bin schon dabei. Selbst das Beiboot ist wesentlich größer als die Stardust. Oder ist das kein Beiboot? Doch, doch, Dr. Haggard. Das ist ein Beiboot des Arkonidischen Kreuzers. Sie stellen das Feuer ein. Endlich. Hoffentlich haben Sie auch begriffen, um was es eigentlich geht. Tora errichtete mit Hilfe der Maschinen ihres Beibootes eine Energiekuppel, die noch erheblich größer war als die bisherige. Sie beachtete Rhoda nicht, als sie zusammen mit einer Reihe von Robotern das Beiboot verließ, sondern eilte augenblicklich zu Crest, um mit ihm zu reden. Als Rhoda und Reginald Bull ihr folgen wollten, griffen die Roboter zu und hielten sie fest. Tora, so hören Sie doch. In Ihrem Raumschiff droht Gefahr. Seien Sie doch vernünftig. Tora! Verdammte Maschine! Lass mich los! Unsere Freundin ist dabei, den größten Fehler ihres Lebens zu machen. Jetzt dreht sie die Nase noch hoch, aber es wird nicht mehr lange dauern und sie ist ein Nervenbündel. Glaubst du tatsächlich, dass die Bomben das Schiff zerstören? Ganz sicher. Sie kommt. Sie wird uns ihr überragendes Wissen ausliefern oder sie wird ihren Heimatplaneten nie wiedersehen. Das wird eine bittere Lehre für sie. Ah, wer nicht hört, der muss fühlen. Das war schon immer so auf Erden. Sie hält uns für primitiv. Deshalb unterschätzt sie uns. Ich bin gespannt, wie lange noch. Ah, da kommt sie ja. Lass die beiden Männer frei, Frau Becker. Sie haben mit Crest gesprochen? Er ist gesund. Er ist noch schwach, aber er wird sich bald erholen. Nehmen Sie ihn also mit und starten Sie. Warum haben Sie mich nicht sofort über den geplanten Angriff informiert? Ich habe... Sie haben sich töricht und hysterisch benommen. Sie haben das Gespräch abgebrochen und sich geweigert, mich anzuhören. Haben Sie die 3 Raumschiffe geortet? Nun reden Sie schon. Sagen Sie es doch. Ja, allerdings. Und? Was haben Sie unternommen? Kommen Sie. Kommen Sie, bitte. Welche Waffen haben diese Raumschiffe an Bord? Crest sagte etwas von einer... Mesokatalysebombe. Eine Fusionswaffe, die nicht auf einen Antineutronenschirm reagieren wird. Aha. Haben Sie die entsprechenden Abwehrschaltungen vorgenommen? Jeder Kommandant eines irdischen Raumschiffes hätte das getan. Nein, nein, ich hielt es nicht für notwendig. Nur kommen Sie, schnell. Schnell, ins Beiboot. Nur beeilen Sie sich doch. Los, ins Schiff, komm. Sie schließt das Schleusenschild. Verdammt, wir sind doch noch gar nicht drin. Tempo. Gut. Wir sind an Bord. Mann, das war knapp. Das kann man wohl sagen. Sie startet schon. Jetzt geht die ab wie die Feuerwehr. Komm, wir gehen zu ihr. Sie muss ja in der Zentrale sein. Hey, Robert, wo geht's denn hier zur Zentrale? Wenn uns bitte den Antigrafschacht. Antigrafschacht? Wo denn? Was denn? Können Sie durch diese Öffnung... Perry, du weißt, dass ich ein höflicher und rücksichtsvoller Mensch bin. Nach dir. Ich doch, ich doch. Was soll der Unsinn? Aber ich bitte dich, ich weiß doch, was ich gehört. Bitte, Perry, nach dir. Man schwebt vermutlich da nach oben. Mal sehen. Komm, Alter, na komm schon. Das ist ein recht angenehmes Gefühl. Wirklich, nicht schlecht. Nicht so schnell, Perry. Wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du einfach davon fliegst? Hoppla! Hier ist die Zentrale! Man kann ganz leicht aus dem Schacht treten, Bulli. Ja, habe ich gesehen, wie du das gemacht hast. So. Das hätten wir. Sieh dir diese Zentrale an. Da kann einem ja schwierig werden. Dagegen ist die Zentrale unserer Stardust eine Einöde. Was die hier an Maschinen und Instrumenten haben, ist ja sagenhaft. Und Thora fliegt das Schiff ganz allein. Aha. Die Erde liegt schon weit hinter uns. Ich schätze, dass Thora mit mehreren hundert Gravos beschleunigt. Wie machen die das? Oh Gott, wie ist das möglich? Wir rasen in den Mond hinein. Da, auf dem Bildschirm. Die drei Raumschiffe von der Erde. Sie sind über dem Südpol des Mondes. Thora, dort! Die Raumschiffe! Ich habe sie gesehen. Was haben Sie vor? Sie können sie doch nicht einfach abschießen. Nein, noch nicht. Ich muss das Beiboot erst stärker verzögern. Funken Sie sie an. Reden Sie mit dem Kommandanten. Sie dürfen die Bomben nicht werfen. Ich werde nicht um Gnade winseln. Scheuchen Sie doch die Arkoniden in Ihrem Schiff hoch. Vielleicht ist noch etwas zu retten. Da, Sie schießen die Raketen ab. Ist zu spät, Thora. Ihr Schiff ist verloren. Nein, und seien Sie doch nicht töricht. Die Schutzschirme wehren die Raketen ab. Die Bomben explodieren. Ein Feuerball. Ein riesiger Feuerball. Thora, passen Sie auf, wir fliegen mitten in die Glut hinein. Nein, es wirft uns zurück. Thora, tun Sie was. Festhalten! Ich bin nötig. Das Schiff wird zurückgeworfen. Aber wir spüren jetzt so gut wie nichts mehr. Der Feuerball sinkt schon wieder in sich zusammen. Thora, Ihr Raumschiff ist hinüber. Die H-Bomben haben es zerstört. Ja, tatsächlich. Sie haben ganze Arbeit geleistet. Von dem Schiff ist nur noch eine glühende Masse übrig. Mensch, Perry. Sie ist völlig weggetreten. Wir müssen verhindern, dass sie die drei Raumschiffe von der Erde abknallt. Sie ist vollkommen erledigt. Sie sieht aus, als ob sie gleich durchdreht. Ich nehme an, Sie denken jetzt an Rache, Thora. Es wäre ihrer würdig. Die Reaktion einer weit überlegenen Intelligenz. Ich habe einen Fehler begangen. Mir ist klar. Tja, Sie hätten das Schiff besser absichern müssen. Ich habe die Menschen unterschätzt. Das ist alles. Glauben Sie nur nicht, dass ich jetzt zusammenbreche. Das passt nicht zu einer Kommandantin des großen Imperiums. Was schlagen Sie vor? Soll ich diese drei Raketen abschießen? Crest und Sie sind nun endgültig vom großen Imperium abgeschnitten. Sie sind im Sol-System gestrandet. Eine Rückkehr gibt es vorläufig nicht. Es wäre ein schlimmer Fehler, jetzt unnötig Blut zu vergießen. Das ist mir klar. Eine derartige Rache wäre mir zu billig. Fliegen Sie zurück zur Erde. Ich werde versuchen, die dritte Macht als souveränen Staat zu etablieren. Die dritte Macht wird die Basis sein, auf der wir aufbauen und von der aus Sie Ihre Rückkehr nach Arkon vorbereiten können. Also gut, Roden. Kehren wir zurück zur Erde.